Heute wird der Tag zur Nacht gemacht. Komm, bring uns gleich zwei Bier. Wir lieben das Beisammensein, denn darum sind wir alle hier. Wir wollen heute eskalieren gehen und wollen noch mehr Bier. Wir haben heute keinen Grund zu gehen, darum nehmen wir gleich Bier. Wir sind Bierfans, es wird eskalieren. Wir wollen feiern, tagelang nur feiern. Wir sind Bierfans, es wird eskalieren. Wir wollen feiern, tagelang nur feiern. Wir sind Bierfans, es wird eskalieren. Wir wollen feiern, tagelang nur feiern. Wir sind Bierfans, es wird eskalieren. Wir wollen feiern, tagelang nur feiern. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, Bierfans, wir sind Bierfans. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, Bierfans, alles Bierfans. Wir können gerade noch so stehen, doch wir wollen noch ein Bier. Wir bleiben, bis das Licht angeht, denn darum sind wir hier. Keiner trinkt alleine, keiner wird gehen. Wir alle haben diese Bier. Jeder kann's verstehen, jeder wird sehen. Wir lieben unser Bier. Wir sind Bierfans, es wird eskalieren. Wir wollen feiern, tagelang nur feiern. Wir sind Bierfans, es wird eskalieren.